Omni Scheißegal, jetzt fahr ich ab, Jetzt fahr ich ab. Jetzt fahr ich ab. Jetzt fahr ich ab. Jetzt fahr ich ab. fahr ich ab, fahr ich ab, fahr ich ab, fahr ich ab.